Am zweiten Weihnachtstag 1795, dem fünften Niveaus des Jahres 4 der einen und unteilbaren Republik, findet zwischen den beiden feindlichen Mächten Österreich und Frankreich ein Austausch von Gefangenen statt. Auf neutralem Boden. In Basel. Den Österreichern ist die 17-jährige Marie-Thérèse Charlotte von Frankreich, Tochter Ludwigs des 16., genannt Madame Royale, 8 Kriegsgefangene, Kommissare des Konvents wert. Zu ihnen gehört ein Mann, dessen Bekanntschaft zu machen die königliche Dame 3,5 Jahre zuvor das Unglück hatte. Jean-Baptiste Drouet, der Postmeister aus Sainte-Menehould. Der Held von Varennes. Der den König erkannte und dessen Flucht ein Ende machte. Drouet durfte vor der Nationalversammlung Bericht erstatten und bekam die Bürgerkrone, Logenplätze für den Abend in der Oper und 30.000 Franken zur Belohnung. Dass er das Geld ablehnte, wird zu erwähnen meist vergessen. Jean-Baptiste Drouets Leben ist das Schicksal eines Revolutionärs. Eines wahren Patrioten. Die Geschichte mit der Verhaftung des Königs macht ihn zu einer populären Figur. Oktober 92 wird Drouet zum Abgeordneten in die gesetzgebende Versammlung und zum Kommandanten der Nationalgarde von Sainte-Menehould gewählt. Im Konvent stimmt er für den Tod des Königs. Er nimmt am 31. Mai 93 aktiven Anteil am Aufstand der Kommune von Paris gegen den Konvent und am Sturz der herrschenden Gironde-Partei. Vom Konvent in das von österreichischen Truppen belagerte Maubeuge entsandt, gerät er beim Versuch, sich wieder nach Paris durchzuschlagen, in Kriegsgefangenschaft. Auch auf der österreichischen Seite ist Drouet bekannt. Der Königsmörder. Zweifach schuldig. Gründlich gefoltert legen sie das Ungeheuer in Ketten und stellen den Verruchten in Brüssel als wildes Tier im Eisenkäfig aus. Danach die Feste Spielberg in Mähren. Ein mit einem selbst gebastelten Fallschirm unternommener Fluchtversuch misslingt. Drouet bricht sich ein Bein. Ende 95 kehrt er nach Frankreich zurück. Als er in Gefangenschaft geriet, gab es den republikanischen Kalender offiziell noch nicht. Marie Antoinette war noch nicht hingerichtet. Die Revolutionsregierung war noch nicht proklamiert. Gerade erst hatte man den Schrecken auf die Tagesordnung gesetzt, das Gesetz gegen die Verdächtigen erlassen, eine Höchstgrenze für Preise und Löhne beschlossen. Es war eine Zeit revolutionären Aufschwungs. Gut 2 Jahre sind vergangen. Hébert und die Hébertisten, Danton und die Dantonisten, Robespierre und die Robespierristen, die Schreckensherrschaft, der Jakobinerclub, die Sans-Culotten, vorbei. Eine neue Verfassung ist in Kraft. Die Verfassung des Jahres 3. Sie hat die wohl verkündete, aber nie in Kraft gesetzte Verfassung von 1793 endgültig abgelöst. Nicht mehr Artikel 1. Das Ziel der Gesellschaft ist das Allgemeine. Commun bedeutet zugleich das gemeinschaftliche Glück. Bonheur, Glück. Nicht wie Walter Markov marxistisch entemotionalisiert, Wohlfahrt. Salut, salut public. Nicht Commun. Aber das Gemeinwohl im Sinne von Staatswohl schon. Wie im Wohlfahrtsausschuss, dem Comité de Salut Public. Bonheur commun ist so etwas wie ein gemeinsames Wohlergehen. Einen vergleichbaren Artikel gibt es nicht in der Verfassung des Jahres 3. Als Drouet Ende 95 wieder nach Paris zurückkommt, hat das Land und die Bevölkerung ein gutes Jahr Wirtschaftsfreiheit hinter sich. Im März, April und Mai des Jahres fanden die letzten 3 machtvollen Aufstände des Volks von Paris für Brot statt. Brot und die Verfassung von 93. Inzwischen hat die Lage sich nur verschlimmert. 95 ist eine schlechte Ernte und der Winter bitter und lang. Es wird der elendeste Winter seit Beginn der Revolution. Die Assignaten fallen auf 0,5% des Nominalwerts. Andererseits ist Luxus wieder in. Was einer sich leisten kann. Lockere Sitten und lockere Kleidung, der Damen nach Art der Antike, offen und durchscheinend. Komfort und Royalismus. Die Jahre 1796 bis 1797. Von der Verschwörung der Gleichen bis zur Hinrichtung Babeufs. Autor der Sendung ist Peter M. Ladiges. Am zweiten Weihnachtstag 1795, dem fünften Niveaus des Jahres 4 der einen und unteilbaren Republik, findet zwischen den beiden feindlichen Mächten Österreich und Frankreich ein Austausch von Gefangenen statt. Auf neutralem Boden. In Basel. Den Österreichern ist die 17-jährige Marie-Thérèse Charlotte von Frankreich, Tochter Ludwigs des 16., genannt Madame Royale, 8 Kriegsgefangene, Kommissare des Konvents wert. Zu ihnen gehört ein Mann, dessen Bekanntschaft zu machen die königliche Dame 3,5 Jahre zuvor das Unglück hatte. Jean-Baptiste Drouet, der Postmeister aus Sainte-Menehould. Der Held von Varennes. Der den König erkannte und dessen Flucht ein Ende machte.